zwar noch ein Gedicht von Christian Morgenstern. Das heißt Drei Hasen. Warte, oder schnell bevor wir in die U-Bahn kommen, fange ich an, vielleicht schaffe ich es noch. Drei Hasen tanzen im Mondschein, im Wiesenwinkel am See. Der eine ist ein Löwe, der andere eine Möwe, der dritte ist ein Reh. Wer fragt, der ist gerichtet. Hier wird nicht kommentiert, hier wird an sich gedichtet. Doch fühlst du dich verpflichtet, erheb sie ins Geviert und füge dazu den Purzel von einem Purzelbaum. Und zieh aus dem Ganzen die Wurzel und träum den Extrakt als Traum. Dann wirst du die Hasen sehen in diesem Winkel am See, wie sie aus silbernen Zehen im Mond sich wunderlich drehen, als Löwe, Möwe und Reh.